Deutschlandfunk Kultur Tonart. Musikstreaming hat derzeit weltweit zweistellige Zuwachszahlen. Physische Tonträger spielen dagegen immer weniger eine Rolle. Selbst Downloads gehen rapide zurück. Kürzlich stand in den USA mit dem Rapper Julius Dubose, auch bekannt als A Boogie with a Hoodie, ein Künstler an der Spitze der Charts, dessen Album nicht mal 1000 Downloads hatte und das als CD überhaupt nicht im Handel war. Und trotzdem war er an der Spitze der US-Charts. Also da verschiebt sich ganz offensichtlich etwas. Das Geschäft mit dem Streaming bringt ganz neue Marktverhältnisse mit sich, aber damit eben auch neue Probleme. Im Dezember hat die BBC beispielsweise berichtet, dass offenbar Benutzerkonten beim Streamingdienst Spotify gehackt wurden. User fanden in ihrer Nutzerhistorie Musikstücke, die sie nie gehört hatten. Und auch der Streamingdienst selbst stand in der Kritik, denn Spotify soll Playlisten mit eigenen Künstlern bestückt haben, um mehr Geld zu verdienen. Wie also kann man diesen Markt besser kontrollieren? Das kann ich jetzt besprechen mit Peter Tschmuck, Professor für Musikwirtschaft in Wien. Hallo, Herr Tschmuck. Ja, hallo. Ja, ich habe auch noch von einem anderen Fall gelesen. Da geht es um den US-Rapper Jay-Z. Da ermittelt die norwegische Polizei. Jay-Z ist ja Eigentümer der Streaming-Plattform Tidal und er soll die Streaming-Zahlen seiner eigenen Musik und auch von seiner Frau Beyoncé bei Tidal nach oben manipuliert haben. Also können Streamingdienste Abrufzahlen einfach fälschen oder gibt es da nicht irgendwo eine Kontrollinstanz? Es lässt sich nicht so einfach fälschen, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, ja, wenn man es sehr geschickt anstellt, die Zahlen zu manipulieren. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig nachzuweisen, weil ja pro Minute Millionen von Datensätzen zusammenkommen und da herauszufiltern, was jetzt manipuliert ist oder nicht, das braucht schon einige Zeit. Und wie wird dann da vorgegangen? Also wie kann man sowas manipulieren? Naja, man kann einfach Musik spielen lassen zu Zeiten, wo eben eine geringe Nachfrage besteht, also irgendwann in der Nacht zum Beispiel. Allerdings darf man das dann nicht so ohne weiteres nach einem bestimmten Muster machen, sondern damit es nicht leicht identifiziert wird, muss das dann ja möglichst asynchron passieren und da werden dann bestimmte Pots programmiert, die das dann ermöglichen. Und wie konnte jetzt die norwegische Polizei im Fall von Jay-Z diesen Betrug nachweisen? Es war eigentlich nicht die norwegische Polizei, sondern ein Journalistinnen-Team von einer Aufdeckerplattform. Und das war ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren, hier wasserdichte Beweise zusammenzustellen. Und hier wurde dann tatsächlich ein entsprechendes Bild gezeichnet, wonach man dann ableiten konnte, das kann so nicht passiert sein. Und dann wurden auch Userinnen und User, deren Accounts benutzt wurden, befragt, habt ihr jetzt um 3 in der Früh 10-mal den Jay-Z gehört? Und die haben dann gesagt, nein, sicher nicht. Und so hat sich dann eben die Verdachtslage verdichtet, bis sich dann eben die Staatsanwaltschaft in Norwegen eingeschalten hat, um den Fall sozusagen ja offiziell zu verfolgen. Und was drohen da für Strafen? Also das kann durchaus Millionen Schadenersatzklagen münden, weil hier werden ja die anderen Rechteinhaber betrogen, weil ja dann ja nicht entsprechend ausbezahlt wird. Und das kann, ja, also da kenne ich das norwegische Gesetz zu wenig, bis hin zu Freiheitsstrafen gehen, aber da müssten Sie dann die Staatsanwaltschaft in Oslo fragen, was da passieren kann. Frage natürlich, ob Jay-Z dann auch wirklich nach Norwegen ausgeliefert wird. Nun, ich habe es gesagt, Herr Professor Tschmuck, Sie sind sozusagen Professor für Musikwirtschaft. Was sagen Sie, fehlt da nicht vielleicht dann auch eine Kontrollinstanz der Behörden? Oder ist das ganz normal, dass die alleinige Kontrolle über diese Verkaufszahlen oder Streamingzahlen beim Konzern liegt? Also das ist ganz üblich. Also das ist egal, in welcher Branche Sie da schauen, ob das jetzt die Buchbranche ist, ob das der Filmbereich ist. Also hier werden die Behörden erst dann aktiv, wenn schon etwas passiert ist. Aber was vollkommen richtig ist, für die Rechteinhaber wäre es natürlich schon hilfreich, eine Kontrollinstanz zu haben. Und da sind natürlich die Rechteinhaber auch selbst bis zu einem gewissen Grad gefordert, eine solche zu etablieren, also quasi eine Art Selbstkontrolle auch der Streaming-Services einzurichten, weil die Abrechnungen bekommen sie, sie bekommen eigentlich auch den ganzen Datenwust geliefert, aber zu wissen, ob das jetzt tatsächlich so war, wie das jetzt abgebildet wird, das können die Rechteinhaber nicht kontrollieren. Die steigenden Streaming-Zahlen weisen ja darauf hin, dass sich da wirklich ein Milliardengeschäft abwickelt, was auf wenige Player konzentriert ist, während früher viele Einzelhändler die Musik an den Hörer gebracht haben. Gibt nicht auch diese große Machtkonzentration bei wenigen Anbietern Grund zur Sorge für die Kartellbehörden? Naja, ich glaube, diese Machtkonzentration war immer bei den Medienbetreibern und in diesem Sinn ist Spotify und dieser auch eine Art Medium und in der Geschichte hat immer den Versuch gegeben zu manipulieren. Man denke an die Payola-Skandale beim Radio in den 60er Jahren und dann hat sich das fortgesetzt in den 80er Jahren, dass Programmverantwortliche bestochen wurden, Musik zu spielen. Also das ist eine Grundkonstante, dass immer wieder versucht wird, auch zu betrügen. Und man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Also es ist doch ein kleiner Bereich, der hier betroffen ist und wo dann tatsächlich auch Betrug passiert. Man darf das jetzt nicht so argumentieren, dass das jetzt ein weit verbreitetes Verhalten ist und dass es da eine Form der Bereicherung gibt, die nicht mehr kontrollierbar ist. Also das ist sicherlich nicht der Fall. Spotify, ein anderer Anbieter, hat ja auch schon Musik auf seinen Playlisten, die die Firma selbst produziert hat oder an deren Musik sie eben auch mitverdient. Wird es bald soweit sein, dass die Streamingdienste eben nicht mehr nur Medium sind, sondern auch die Rolle von Plattenlabels, von Promotionagenturen und Ähnlichem übernehmen? Ja, das tun sie ja bis zu einem bestimmten Grad. Also die Spotify bietet ja durchaus auch Newcomern an, mittlerweile Musik zur Verfügung zu stellen. Also in diese Richtung wird Spotify sicherlich auch in Zukunft jetzt agieren. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass versucht wird, einfach Plays zu generieren, um eben am Kuchen mitzuverdienen. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist tatsächlich das legitime Angebot von gesignten Künstlern oder auch nicht gesignten Künstlern und Künstlerinnen, denen man eine Plattform bieten will. Und das andere ist einfach eine Form von Betrug. Die Streamingdienste gewinnen immer mehr an Bedeutung und das gibt natürlich auch durchaus Möglichkeiten, damit Schindluder zu treiben. Das war der Wiener Musikwirtschaftsexperte Professor Peter Tschmuck. Herr Tschmuck, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das ist Musik vom norwegischen Blues-Gitarristen Björn Berge. The String Machine wird er auch genannt, weil er so schnell und so leidenschaftlich spielen kann und dabei präzise bleibt wie ein Schweizer Uhrwerk.